Ob Sommer oder Winter, Sonne oder Regen, im Nationalpark Schleswig-Holsteinisches Wattenmeer wird rund um die Uhr und bei jeder Witterung gearbeitet. Heute treffe ich Michaela Wetter von Wissen.de, einen der Menschen, die ihren Arbeitsplatz mitten im Nationalpark haben. Martin Kühn ist einer von 15 Nationalpark-Rangern, die sich täglich dafür einsetzen, dass die Schutzgebietsbestimmungen des Nationalparks eingehalten werden und dass Besuchergruppen bei Exkursionen jede Menge über den Lebensraum Watt lernen. Herr Kühn, Ihr Einsatzort ist das Watt. Erzählen Sie doch mal, was macht eigentlich ein Nationalpark-Ranger? Der Nationalpark-Ranger ist in erster Linie natürlich dazu da, das Nationalparkgesetz zu überprüfen, ob es eingehalten wird. Dafür sind wir in erster Linie angetreten. Aber darüber hinaus gibt es viele Dinge, die wir abarbeiten, wie zum Beispiel Umweltbeobachtung. Da gibt es eine ganze Palette. Das fängt an von der Brutbestandserfassung, Bruterfolgsmonitoring. Alle 14 Tage zählen wir die Vögel im Nationalpark, also auch die durchziehenden Vögel. Spülsommkontrollen beschäftigen uns, wo wir also ganz gezielt den Deichfuß ablaufen, um zu gucken, was da so angeschwemmt wurde, ob da Ölvögel anzutreffen sind. Da gibt es also, wie gesagt, eine ganze Reihe von Umweltbeobachtungen, die wir betreiben, nach klarer Struktur. Also nicht, dass der Ranger da einfach nur spazieren geht, sondern das ist auch alles methodisch, meistens auch trilateral mit den Dänen und den Holländern abgestimmt, dass man also möglichst umfassend eine Umweltbeobachtung für den gesamten Nationalpark sicherstellen kann. Ja, darüber hinaus sind es viele Führungen, vor allem jetzt natürlich im Sommer. Also fast täglich, ob nun ins Watt oder mit dem Schiff unterwegs, in die Halligwelt, Salzwiesenführungen etc. Dann betreuen wir natürlich auch die Nationalparkausstellung, die es bei uns hier an der Küste gibt. Ganz vorne an das Multima Watt Forum in Tönning. Ja, dann betreiben wir Umweltbildung im weitesten Sinne. Das heißt, wir gehen auch an die Schulen mit Ausstellungen, haben verschiedene Programme, die wir anbieten. Auch bei den Wattführungen gibt es Unterschiede, dass die Schüler teilweise eben auch stärker selber erfahren und nicht nur den Monolog des Wattführers praktisch dort erleben müssen, sondern also kleine Aufgaben werden da gestellt. Ja, und dann letztlich arbeiten wir auch sehr eng mit den Universitäten zusammen, mit der Uni Hamburg, mit der Uni Kiel. Das heißt, wir betreiben mit dem zusammen auch Forschungsarbeit und unterstützen sie, da wir die Gebietskenntnis haben und das ist auch ein Feld, was in letzter Zeit zugenommen hat. Wie wird man denn Nationalpark Ranger? Welche Ausbildung oder Vorkenntnisse muss man mitbringen? Es gibt eine Ausbildung, die bundesweit eigentlich jeder Nationalpark Ranger besitzen sollte. Das ist die Ausbildung zum staatlich geprüften Natur- und Landschaftspfleger. Das ist nicht überall bisher realisiert. Wichtig wäre es, dass man natürlich schon naturkundlich vorbelastet ist. Wir sprechen immer davon, es sollten zumindest Mitarbeiter sein, die früher mal in grünen Berufen angesiedelt waren. Ich selber habe meine Kenntnisse im Wesentlichen im ehrenamtlichen Naturschutz erworben. Beschreiben Sie uns doch mal einen typischen Arbeitstag. Ja, den typischen Arbeitstag, den gibt es eigentlich so gar nicht. Das muss man ganz klar so sagen. Dafür sind die Aufgaben eben viel zu vielfältig. Also das ist auch das Schöne an dem Beruf, dass man nicht wie bei anderen Arbeitsplätzen zur Stechuhr geht und dann geht eine gewisse Abfolge über den Tag eben los, sondern jeder Tag ist anders. Jetzt in den letzten Tagen, um das zu beantworten, hat mich vor allem die Bruterfassung in den Salzwiesen stark beschäftigt, vor allem das Bruterfolgsmonitoring, was ich eben schon mal erwähnt habe. Da werden Vögel markiert, gesendet, gemessen. Wir wollen nicht nur wissen, wie viele Vögel in der Salzwiese brüten, sondern wie gut auch der Bruterfolg ist, die Reproduktionsrate. Und das mache ich dann ganz gerne natürlich sehr früh, kurz nach Sonnenaufgang. Dann stört man die Vögel am wenigsten, wenn es zu heiß ist. Das ist auch ein Problem. Dann können die Eier, die Gelege schnell überhitzen. Also da ist man sehr früh am Start. Ja, und dann über den Tagesverlauf ist man dann meistens auch im Einsatz bei einer Führung. Wie gesagt, es ist sehr, sehr unterschiedlich. Erzählen Sie über ein besonderes Erlebnis im Watt. Haben Sie schon mal etwas Besonderes gefunden oder entdeckt? Da muss ich sagen, eigentlich ist jeder Tag ein ganz besonderer Tag. Ich habe öfter schon über diese Frage nachgedacht. Was war denn eigentlich so das Besonderste, was man im Nationalpark bisher erlebt hat? Und da gibt es keine Superlative. Ich muss sagen, jeder Tag ist für mich etwas ganz Besonderes. Sei es, dass man eben besondere Vögel sieht, die man nicht alltäglich sieht, oder eben auch, Arten kennenlernt, die man so bisher noch nicht gesehen hat. Und manchmal ist es auch eben im Rahmen der Führung spezielle Reaktionen der Gäste, die wir mit dabei hatten. Also auch das ist für mich was ganz Besonderes, die Reaktion zu erleben. Haben Sie eine besondere Ausrüstung? Ja, zur täglichen Ausrüstung eines Nationalparkrangers gehört in erster Linie das Fernglas. Das lege ich so gut wie nie ab, allenfalls nachts. Und darüber hinaus ein Fernrohr, was wir denn für die Beobachtung für Tiere, die sich in größerer Entfernung aufhalten, benötigen. Und eben auch den Gästen die Tierwelt damit näher bringen zu können. Als Sie im Juni letzten Jahres erfahren haben, dass der Nationalpark Wattenmeer Weltnaturerbe wird, was haben Sie da empfunden? Zunächst einmal, als die Entscheidung bekannt wurde, große Freude, Genugtuung, dass das eben den gebührenden Status jetzt erhalten hat. Und ja, bis heute kriege ich das Grinsen eigentlich darüber gar nicht mehr aus dem Gesicht. Ich freue mich sehr, denn ich durfte auch bei der Bereisung des IUCN-Mitgliedes Pedro Rosabal mit dabei sein und habe auch mitbekommen, welche Arbeit da drin gesteckt hat, vor allem die meiner Kollegen aus der Nationalparkverwaltung. Und wenn das natürlich dann in einen Erfolg mündet, da freut man sich sehr. Wie sind Sie persönlich mit dem Wattenmeer verbunden? Ja, ich komme nicht ursprünglich aus dieser Region, sondern ich stamme aus Berlin. Und als ich mit meiner Frau den Entschluss gefasst habe, an die Küste zu ziehen, beruflich bedingt, dann wussten wir beide, das ist für uns das gelobte Land, weil auch aus der Entfernung wussten wir natürlich, dass das hier eine sehr vogelreiche Region ist. Überhaupt Schleswig-Holstein als Land zwischen den Meeren für uns naturkundlich Interessierte eine Menge zu bieten hat. Und dass es sich dann allerdings so entwickelt, dass ich Nationalparkranger werden durfte, das war damals noch nicht so zu erahnen. Die Vogelwelt ist es vor allem, die uns in die Region hier gezogen hat. Und das verbindet mich nach wie vor natürlich am intensivsten mit dem Wattenmeer. Wobei ich sagen muss, es bot sich dann natürlich auch die Gelegenheit, als Nationalparkranger über den Tellerrand der Ornithologie hinauszublicken. Und das hat es für mich erst so richtig interessant gemacht. Früher hat man jede freie Minute dazu benutzt, eben in der Freizeit Vögel zu beobachten. Jetzt, wo man das eben beruflich machen kann, da interessieren ihn ja viel mehr denn auch die Zusammenhänge, dieses komplexe Ökosystem. Und das begeistert mich nach wie vor mit am meisten, weil jeder Tag ist für mich eigentlich auch wieder mit neuen Erkenntnissen verbunden. Das macht die Sache so spannend. Vielen Dank, Herr Kühn. Wenn Sie noch mehr über das Weltnaturerbe Wattenmeer erfahren wollen, weitere Infos gibt es unter wissen.de/wattenmeer.